Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 358. Google hat die Hosen voll. Ja, Thema natürlich die Google I.O. 2017. Was da alles passiert ist oder was eben nicht passiert ist, das werden wir jetzt in der nächsten Stunde erörtern. Ja. News gibt's dann, also andere News gibt's dann eben natürlich sehr wenig heute. Das kommt auch daher, weil einfach das momentan im Mittelpunkt stand. Ja, und die Community war auch auf dieses Thema bezogen komplett diese Woche. Und ja, die App der Woche gibt's dann trotzdem noch. Die hat nichts mit der Google I.O. zu tun. Ja, der Tenor im Netz war, dass es auf dieser Google I.O. 2017 eigentlich nicht viel Interessantes gab. Ja, die meisten Leute sind enttäuscht. Ich sehe das anders. Für mich war die Google I.O. 2017 ein Desaster. So sieht's aus. Und zwar aus dem Grund, weil es von den Erwartungen her, die waren ja gar nicht hochgesteckt. Also, dass zum Beispiel eine große neue Hardware vorgestellt wird, das war gar nicht zu erwarten. Also, wer da ein Pixel 2 vermutet hat, Ankündigung, also eine Vorstellung, war klar, dass das nichts wird, obwohl da auch so ein paar kühne Postings rumgingen im Internet. Ja. Nur, das war klar für mich eigentlich, dass das nicht zu erwarten ist. Vielleicht hätte man eine Ankündigung machen sollen. Dann, was blieb dann noch groß? Ja, man hat spekuliert, vielleicht ein neues Tablet. Ja, das ist überfällig. Eine Fortsetzung von Pixel C. Ja, das war durchaus, oder wäre zumindest mal im Bereich vom Logischen gewesen. Ja, und dann hätten wir prominent Android O natürlich gesehen, mit einem klaren Zeitplan zum Beispiel auch. Und Google Home Ankündigung jetzt zu bestellen in Deutschland. Das hätte man so erwartet. Aber es kam anders. Bei allem, selbst bei den Themen, die tatsächlich angesprochen wurden, wo interessant waren, waren dann die Schlussfolgerung oder im Endeffekt war es dann ziemlich übel, enttäuschend. Ja, wenig Lichtblicke auf dieser Google I.O. Beispielsweise Android O hat man also gegen Ende der Keynote verpackt, da waren schon alle schon fast am Einschlafen, und das meine ich jetzt nicht nur einfach so, sondern es war in der Tat, also vom Applaus, vom Beifall, von der Begeisterung her, da war fast Zappen, ja, diesmal, ist ja auch zu verstehen. Ein paar wütende Zwischenrufe hat man übrigens auch gesehen oder gehört, da sage ich noch was dazu, bei Google Fotos war das. Und also Hardware, klar, da war nichts angekündigt, soweit so gut, aber das Pixel 2 ist noch nicht mal erwähnt worden, ja, auch ein etwaiges neues Tablet, nicht erwähnt worden, nix, also die Hardware-Company Google, wie so bei der letzten Google I.O. 2016 so schön hieß, ja, dass sie jetzt richtig voll ins Hardware-Geschäft einsteigen, da hat man gar nichts mehr davon gemerkt. Ja. Android O, wie gesagt, am Schluss verpackt. Es hat alles gefehlt. Es war nichts Aufregendes. Und ganz ehrlich, Sundar Pichai, ich mag Sundar Pichai, wirklich super. Der hat's drauf, der hat Charisma, der hat Charme, super, ja? Nur selbst bei dem, ja, nützt's nix, wenn man vorher eine Viertelstunde langweiliges Zeug babbelt, ja, selbst da werden dann die Leute langsam mal ein bisschen genervt, ja, das kann doch nicht wahr sein, sowas, ich verstehe das gar nicht, was da los war. diesmal. Ich meine, dieses Drawing-Experiment, das da gemacht wurde, wo man also so grob etwas zeichnen kann und die AI erkennt dann, was man zeichnen wollte und bietet dann oben schön gezeichnete Versionen davon an, ja. Das war ja schon beeindruckend, das war schön, aber sowas in die Keynote reinzupacken überhaupt, das zeigt schon mal, dass man nicht viel anderes hat. Ja. Und deswegen war das auch wirklich nicht ganz so toll. Ich komme mal zu den wenig positiven Sachen, die es gab. Und selbst da fällt mir eigentlich nichts anderes dazu ein, als es zu kritisieren. Ich weiß, sorry. Google Lens. Ich finde, Google Lens ist eine super geniale Idee. Das ist das, was ich euch erzählt habe, was ich beim Galaxy S8, beim Bixby gesehen habe. Ja. Das ist in Vorbereitung bei Bixby, ja. Ich konnte es damals schon ausprobieren, das war nicht schlecht. Also da könnt ihr zum Beispiel in die Kamera gehen und da habt ihr so einen Bixby-Button. Und wenn ihr da drauf klickt, dann erkennt der Assistant, also Bixby vom Samsung, was auf dem Bild drauf ist, analysiert das und gibt dann entsprechend zum Beispiel die Möglichkeit, die Barcodes zu nutzen oder Objekte, die erkannt werden, Informationen darüber zu holen und. Und genau das ist jetzt Google Lens. Und ich verstehe nicht ganz, nur ganz wenige Medien, also nur Android Central hat da erkannt, dass das eigentlich ein alter ein Aufguss ist von einem alten Google Goggles. Das ist jetzt integriert in den Assistant, auch hoffentlich etwas verbessert. Ja, der Sundar Pichai hat ja schon erwähnt, dass es jetzt möglich ist, zum Beispiel Blumen zu identifizieren. Ja, das war mit Google Goggles so nicht möglich. Der hat Schwierigkeiten gehabt, jetzt zum Beispiel anhand von Platten den entsprechenden Baum zu erkennen oder eine Blume. Das ging nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Ich hoffe, dass das mal jetzt besser funktioniert. Das hätte ich nämlich in der Tat schon ein paar Mal gebraucht. Ja, beim Geocachen, ja, braucht man unter Umständen sowas. oder zum Beispiel, wenn man an einem Restaurant ist und man hat es also im Sucher, ja, und dann kann man Informationen, zum Beispiel Kundenbewertungen und so weiter aufrufen über dieses Restaurant. Da weiß man, da gehe ich nicht rein, ne? Oder, ja, super, nicht schlecht. Und die Barcodes sind da auch mit drin. Ja, gut, schön. Das ist eine wunderbare Sache, nur das basiert eben auf der Arbeit, die eben bei Google Goggles schon gemacht wurde. Und auch da fehlt mir wieder so ein bisschen mehr die Erklärung AI und so weiter, was unterscheidet das zwischen zu den Diensten, die eben so vorher es bei Google gegeben hat, wo man von AI noch nicht gesprochen hat, ja, eben wie bei dem Google Goggles oder Google Now beispielsweise im Gegensatz zu Google Assistant, ja, habe ich auch schon mal erwähnt. Auf jeden Fall verkündigt Sundar Pichai das AI First, was ich ja auch letztes Jahr schon gesagt habe. Da hat er das klipp und klar gesagt, sie gehen schon wieder weg vom Mobile First zum AI First. Also da sieht man, wie weit Google voraus ist, habe ich damals gesagt. Ne? Nur jetzt sieht man ganz klar, dass Google ins Stocken gerät. Ja, es gibt nichts Neues auf der Google I.O. 2017. Nichts. Ja. Alles sind nur Sachen, die es halt schon mal, in der einen oder anderen Form gab. Ja. Und auch dieses Google Lens ist eben so eine Geschichte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es was nützen wird. Und es ist auch schön, dass das jetzt integriert ist und dass dieses Google Goggles damit wieder so wiederbelebt wurde, weil das war ja so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Ja. Nur das ist ja nichts, was mich jetzt vom Sockel haut. Ja. Genau wie das nächste. Google Home wird verbessert. Das ist toll. Das ist wunderbar schön. Das habe ich aber auch erwartet, wenn es heißt AI, dass das permanent sich verbessert. Aber es ist eben nicht permanent, sondern es ist eben nur in solchen kleinen Schritten, wenn Google das wieder bekannt gibt. Das ist doch nichts. Das ist so. Also da fehlt mir einfach noch der Glauben daran, dass das wirklich ein System ist, das nennenswert lernfähig ist. Und Google sollte das dann wenigstens sagen, aber nicht hier mit solchen Dingern herum posaunen, ja, künstliche Intelligenz und bla bla bla. Ja. Egal, gut, auch das ist eine schöne Geschichte. Es gibt jetzt, was mir ganz gut gefällt, die Möglichkeit, dass er vorausschauende Anfragen bearbeitet. Ja, also das heißt, die nennen das Proactive Notifications. Ja, und da blinken also die Lichter oben, dann sieht man, na, da ist irgendwas, Google Home will was von mir. Ja, und dann fragt man den einfach, was los? Ja? Was geht? Oder so. Das werde ich mal ausprobieren, dann in Deutsch, ob das funktioniert. Was geht? Und dann sagt eben Google Home, was es auf dem Herzen hat. Also ich meine, was eben für eine Benachrichtigung anliegt. Das heißt, man kriegt ein Zeichen, ein optisches Zeichen. So, jetzt hier, ich habe eine Info für dich. Ne? Aber es legt nicht von selbst los, was eigentlich auch ganz, ganz gut ist, finde ich. Ja? Also das gefällt mir ausgesprochen gut. Außerdem hat endlich Google verstanden, dass man heutzutage ein Smartphone hat und einen TV sogar. Ja? Unglaublich, wie Google den TV sogar wieder positiv ins Licht gerückt hat. Die haben nämlich gesagt, der stärkste Zuwachs momentan bei Anzeigegeräten ist das TV-Gerät. Ja? Das wird immer stärker benutzt von den Google-Nutzern. Klar, um zum Beispiel Google Play, Movies und so weiter zu schauen. Jetzt ist es möglich, auch zum Beispiel sich das Wetter nicht nur sagen zu lassen, sondern zum Beispiel auch anzeigen zu lassen, grafisch auf dem TV. Natürlich auch das mit YouTube-Videos zum Beispiel machen zu lassen, ja, oder eben sonstige Sachen, wo es vernünftig ist, das am TV zu sehen, ja, auch die Kalendereinträge können dann eben am TV angeschaut werden, wenn dieser dann gerade vorhanden ist. Anders ist zum Beispiel bei der Navigation, wenn man dann zum Beispiel sagt, also den Google, zum Google Home, ja, was weiß ich, zeige mir die Route nach Berlin, ja, und dann wird das aufs Handy gesendet und man sieht dann gleich die entsprechende Route auf einem Smartphone. Und das ist ja auch vernünftig. Also, es wurde schon aufgewertet, es ist schon gut. So, jetzt haben wir uns alle gefreut, ja, wunderbar, und dann kommt die Bombe. Ja, ich war schon ganz nervös, konnte schon gar nicht richtig hinhören, was das eigentlich für Funktionen sind, ja, weil es interessiert mich eigentlich nur eins. Wann gibt es das Google Home in Deutschland? Und dann hieß es auf einmal diesen Sommer. Also diesen Sommer, das kann sich noch etwas hinziehen, ein paar Monate, ja. Kann ja auch so ein Tag vor vom Herbstanfang sein, ja. Und schlimmstenfalls geht der Sommer halt bis Winter, ne? Ja, und das Schlimme ist noch, auf Twitter sehe ich dann eine widersprüchliche Aussage. Ja? Da steht auf einmal nicht diesen Sommer, sondern dieses Jahr. Also ich fühle mich wirklich verarscht von Google. Und ich habe wirklich bald die Schnauze voll. Was soll denn das? Da war eigentlich die I.O. für mich schon wieder gelaufen. Ein Lichtblick war dann zumindest für die Entwickler Kotlin. Ja, der Name ist schlecht für Deutschland. Ich habe schon Darius Wochensicht gesagt. Hoffentlich kommt da keiner auf dumme Ideen. Aber Kotlin ist eine, ja, im Prinzip eine, ja, hoffentlich setze ich mich da jetzt nicht ins Fettnäpfchen. Ich gebe einfach mal Google wieder. Ja, das kann man nämlich noch diskutieren, ob das so stimmt. Kotlin ist eine neue Programmiersprache für Android. Ja. Es ist aber Java-kompatibel und somit nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber ich möchte es nicht abmildern, diese Sache, denn die Entwickler sind zum allergrößten Teil sehr begeistert, dass Kotlin jetzt auch genutzt werden kann. Ich hätte mir zwar etwas mehr andere Sachen gewünscht, endlich mal eine direkte Python-Unterstützung, Python-Unterstützung, ja, oder gar das Go ist auch eine Programmiersprache von Google, ja, dass man damit direkt, ja, ist ja eigentlich nur eine Compiler-Sache, ja, dass man damit direkt Android-Apps schreiben könnte, aber beides ist eben nicht der Fall gewesen, stattdessen eben Kotlin, von dem ich vorher übrigens noch nie gehört habe, und ich bin eigentlich immer sehr interessiert an neuen Programmiersprachen, und als ich mir die Sprache dann angeguckt habe, war mir das auch klar, warum ich davon noch nie was gehört habe, denn es ist von meinem Interessenbereich. Das Hallo Welt Beispiel für mich als wie soll ich das sagen, als Verfechter der simplen und direkten Programmiersprachen ist das echt schlimm, dieses Hello World Beispiel. Ja, also nein. Nein, aber okay, ist okay, wer für einen Einzeiler so einen Aufwand betreiben will, ist in Ordnung. Es gibt Schlimmeres, aber nee, also für mich ist das nichts. Ich werde mir es aber trotzdem natürlich nochmal angucken. Ich habe zwar gerade mit Go angefangen, ja, aber okay, jetzt breche ich das erstmal ab und gucke mir das nochmal genauer an. Was mir gar nicht gefällt bei den Sessions zu Kotlin, ist immer wieder der Verweis drauf, dass man Java-Routinen einfach so einbinden kann. Das interessiert mich nicht, wenn das Kotlin eine neue Programmiersprache sein soll, dann können die Java sich in die Haare schmieren. Ich bin froh, dass ich mit Java nichts mehr zu tun habe. Deswegen war ich auch nicht begeistert, als ich dann eben nachgelesen habe, dass es eben nur, sagen wir mal, also eine voll Java-kompatible Sprache ist. Ja, ich hätte mir lieber was komplett anderes gewünscht. Ich hasse Java. Java ist Dreck. Proprietärer Müll ist es. Ja, ganz einfach. Und deswegen habe ich mich auch bis heute gesträubt, ja, irgendwelche Android-Apps zu schreiben. Ja, weil es einfach, das ist ein, nein, das lehne ich ab, sowas. Ja, sorry. Ja. Aber egal, das bin ich wieder, ja, mit meinen Spezialitäten. Das braucht andere Entwickler natürlich nicht zu interessieren, und die sind recht froh, dass es Kotlin eben gab. Also das ist ein Lichtblick, allerdings nicht für Endanwender. Und was könnte denn für Endanwender interessant sein? Neue Funktionen in der Google Fotos App. Das könnte doch was werden, oder? Oder nicht? Naja, vielleicht auch nicht. Jein. Irgendwie habe ich so das Gefühl, Google widerspricht sich selbst irgendwo. Ja. Auf der einen Seite sagen sie, jetzt haben wir die Möglichkeit, so eine Extended Library oder ja, ich nenne es einfach mal so, zu teilen, zum Beispiel mit Familienangehörigen, ja. Das hätte man aber auch schon die ganze Zeit mit einem Album machen können. Das wurde ja auch bei vorherigen Versionen von Google Fotos propagiert, ja, dass man einfach Alben festlegen kann, dann sagt man, da kommen die Bilder rein, ja, die ich mit meinen Bekannten, Verwandten teilen möchte, und schön. Jetzt kann man das anders machen, die Bibliothek kann man damit teilen, ja, also sogar die ganze Bibliothek, also Vorsicht, ne, das sind dann auch auf einmal die Nacktfotos von der Freundin, sieht auf einmal auch Mama, ne, gut, ne, aber es geht auch anders, da könnte man zum Beispiel sagen, mit Hilfe von dieser, ja, wieder hier genutzten oder dem gestressten AI-Ausdruck, ja, zum Beispiel sagen, alle Bilder von den Kindern gibt's auch, wird auch an die Frau geshared. Also wenn jemand eine Familie hat, was das ist, ja, Mann, Frau, 25 Kinder, so, und jetzt kann der sagen, alle Bilder von den Kindern, ja, darf auch die, wird auch automatisch in die Bibliothek von der Frau übernommen. So, zack, boom. Ja. Gut. Wunderbar. Das hat nur so eine, oder noch besser, ja, zum Beispiel dann Einzelpersonen auch, ja, ja, dann schick mal die Bilder, also alle Bilder von, wo Manfred drauf ist, ja, die auch dem Johannes sharen, ja, so. Das ist nur ein kleines Problem, gibt's da. Die Gesichtserkennung funktioniert bei uns noch gar nicht. Und die Frage ist halt, ob es bei dem neuen Google Fotos dann auch existiert, ja, bei uns. Denn bisher ist es in Deutschland nicht möglich, selbst zu privat, also selbst privat, das private Fotoalbum ist nicht möglich, nach bestimmten Personen zu durchsuchen. Das ist meiner Meinung nach ein vorauseilender Gehorsam von Google. Es gibt rechtlich meiner Meinung nach keinerlei Grund, warum ich in meiner privaten Fotosammlung das nicht von Google sortiert haben darf. Ich darf sie auch selbst taggen, ja, und sortieren und in Ordner ablegen, ja, und anschauen sogar. Das wird vielleicht auch noch illegal. Aber da muss ich sagen, deswegen auch der Titel der heutigen Sendung, Google hat da wirklich die Hosen anscheinend voll. Und da bitte ich doch Google mal ein bisschen Rückgrat zu zeigen und der Datenfreiheit der Bürger etwas zu helfen. Auch wenn die Politik dann Galle spuckt, dann muss Google auch mal für die Nutzer eintreten, für die Bürger eintreten und muss sagen, ja, Entschuldigung, was die faschistischen Träume der Regierung anbetrifft, interessiert uns nicht. Wir machen das und fertig. So, und wenn dann die Regierung meint, das ist illegal, dann müssen sie den Dienst verbieten. Und das werden sie eben nicht tun. Ja, weil dann würden nämlich die Masken fallen. Obwohl manchmal fallen die Masken und die Leute kapieren es trotzdem nicht. Aber egal. Auf jeden Fall, da muss man dann eben sagen, dann werden diese Grundfunktionen, die jetzt gezeigt wurden, eigentlich alles, was jetzt gezeigt wurde, das kann man vergessen mit dem Google Fotos. Wenn diese Gesichtserkennung in Deutschland nicht funktioniert, kann man all diese Sachen, die jetzt vorgestellt wurden bei der Google Fotos App, komplett vergessen, weil die nämlich darauf basieren. So. Da kann man nur noch sagen, alle Bilder der Bibliothek eben teilen mit so und so. Übrigens, auch wenn das funktioniert, halte ich das mit diesen Shared Libraries alles für alles andere als eine gute Idee. Denn da kann man sagen, was man will. Egal, ja. Wenn ich hier mein Fotoalbum aufrufe, ja, und gebe, und dann, das wurde ja auch gezeigt, ja, Hund und Katze und hin und her, ne? So, und wenn ich jetzt hier eingebe Hund, dreimal dürft ihr raten, was als erstes gezeigt wird. Ein Bild von einer Katze in meinem Fotoalbum. Ja, genau. Und sogar ein Pferd ist dabei. Ein Pferd. Sieht ja auch so aus wie ein Hund, ne? Also, wisst ihr, das ist einfach die Gefahr, dass ihr dann diese falschen Positiven habt. Ja, also das heißt eben, dass auf einmal Bilder in die Bibliothek von dem anderen reingefriemelt werden, die ihr nämlich nicht haben wollt. Also Bilder, die der eigentlich lieber nicht sehen sollte, weil man gesagt hat, okay, alle Bilder von Tanja, ja, auch dem schicken, so, und dann kommen Bilder von der Kati eben auch darüber, ne? Ja, weil die sich halt mal ein bisschen ähnlich sehen. Ja, aber wie gesagt, das geht ja eh nicht. Aber selbst bei diesen Sachen sieht man hier, also Entschuldigung, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber diese AI kann einen Hund von einer Katze nicht unterscheiden. noch nicht mal vom Pferd unterscheiden. Und dann soll ich diesem Assistant vertrauen oder diesem Google-Fotosystem vertrauen, zu sagen, alle die und die Bilder bitte mit dem und dem teilen? Nö. Dann lege ich ein Album an und mache die Bilder, die ich teilen möchte, in dieses Album und dann habe ich eine Kontrolle. Diese Kontrolle hat man hier dann nicht mehr. Also von daher ist es beides bedenklich. Also wenn es ginge, wäre es ja schon mal gut, weil es dann nämlich auch diese Gesichtserkennung, die Personenerkennung geben würde. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht, aber das möchte ich nur für mein privates Album haben. Denn, wie gesagt, die Chance, dass so ein falsches, dass eben falsche Bilder falsch erkannt werden und trotzdem dann übertragen werden, das ist mir viel zu hoch. Also viel zu hoch. Ich meine, ich nehme ja Google beim Wort und bei mir ist alles auf Google Fotos gespeichert. Unter anderem auch Fotos, die ich der einen oder anderen Person niemals zeigen würde. Ja? Und deswegen darf das auch nie passieren. Ja, so, ganz einfach. Gut, also, es ist von vorne bis hinten nichts dabei gewesen. So, und dann kommt noch so zum Schluss noch sowas. Naja, nicht ganz zum Schluss, aber ja, fast. Ne? Fast zum Schluss. Ich muss da gerade was gucken. Moment, so. Android O, genau, Android O. Schön, was es für neue Sachen da gibt, ja. Aber wisst ihr, ich war dann einfach so deprimiert von dieser katastrophalen Google I.O., bis dorthin, dass mich das dann auch nicht mehr richtig begeistern konnte. Es gibt jetzt die Developer Beta, also eine Beta-Version für Entwickler. Das ist natürlich auch da nicht ganz so spannend. Spannender ist da natürlich schon, was im Hintergrund so alles gemacht wurde, aber auch da ist es wieder sowas, da wird die Copy- und Paste-Funktion ein bisschen also geändert jetzt auch, da ist es auch schon wieder dieses Wort, ne, dass die AI erkennt dann zum Beispiel, ob sich das um eine Adresse handelt. Bin mal gespannt, wie lang die AI braucht, um zu erkennen, dass es eine deutsche Adresse ist, wenn es eine deutsche Adresse ist, ne, das sollte ja bei Inbox, sollten ja auch schon viele Mails mit solchen Quick Answers, ja, also möglich sein, diese Quick Response, ja, aber da geht gar nichts. Ja, also wenn die ankommenden Mails nicht auf Englisch sind, dann geht gar nichts, kann man vergessen. Ne? Und auch das mit den Telefonnummern, also in der Regel werden nur amerikanische Telefonnummern erkannt. Dann gibt's offenbar auch noch ein Problem, wenn man eben zweisprachig ist, wie ich zum Beispiel das eben im Smartphone so einstellt, aber eben als Hauptsprache Englisch einstellt, dann ist es ganz, ganz schwierig, dann eben hier überhaupt mit, wenn man dann eine deutsche Mail kriegt oder einen deutschen Text, überhaupt was zu machen, ja. Ich sehe es auch beim Allo Assistant, der übrigens, was mich auch sehr schockiert, der Allo wurde nicht mit keiner Silbe erwähnt, in der ganzen Google I.O. Keynote nicht. Und also ich hab schon mal den Line Messenger mir angeguckt, da sage ich euch nächste Woche noch was dazu. Ja. Nicht, dass ich jetzt weggehen würde, aber ich bereite mich immer gern mal für alles vor. Ja. Und da Line ja groß in Japan ist, ne, wird das eine schöne Alternative für mich. Aber, naja. Gut. Also war jedenfalls schockierend. Gut, also Android O bringt Verbesserungen mit Copy and Paste. Super. Picture in Picture war dann schon ein bisschen interessanter. Also das heißt, dass zum Beispiel Sachen, Apps, zum Beispiel Videos auch, ja, laufen in einem kleinen Fenster über einer anderen App. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine Funktion, die werde ich sicherlich häufiger nutzen. Und ja, also das ist sicherlich etwas, was aufregend ist. Aber ihr merkt schon, mir fehlt so ein bisschen die Euphorie bei dem Ganzen. Ja, weil ja, natürlich, dieses Android O wird viele neue Funktionen haben. Ich bin auch sehr begeistert drauf. Nur diese Ankündigung von der Frau da mit den Flachträdern hat nicht wirklich viel gebracht. Ja. Es ist eben eine Developer-Beta, ja, und das meiste hat man auch schon gewusst. Die Sachen, die jetzt da durchgesickert sind, waren eigentlich lächerlich, ja. Das ist nichts, was man jetzt groß da an die große Glocke hängen wollte. Auch diese Notification-Dots, ja, und die Anzeige von Benachrichtigungen am App-Icon. Ja, ihr habt richtig gehört, wenn man da längere Zeit dann drauf drückt, ja, da hat man ja diese speziellen Funktionen, wo man bei einigen Apps aufrufen kann, zum Beispiel gleich eine Mail schreiben oder so. Und jetzt steht dort auch dann bei Android O auch noch die Notification drin, also eine Benachrichtigung und dessen Inhalt, falls diese App auch so einen Inhalt generiert hat. Das heißt, wenn zum Beispiel von Inbox eine Benachrichtigung kommt, Mail, ne, und dann sieht man ja auch noch den Betreff und so, ne, dann kann man die nicht nur oben in der Zeile jetzt sehen, sondern man kann auch, wenn man länger auf das Icon drückt, dann wird die passende Benachrichtigung zu dieser App mit angezeigt. Das sind Details, die sind schön, die sind wunderbar. Aber mich hätte zum Beispiel interessiert, ob jetzt Android O tatsächlich Oreo heißen wird. Ich gehe fest davon aus, aber ja, das muss einfach so sein. Ne? ja, aber das wäre interessant gewesen. Im Gegensatz zu einer Beta jetzt irgendwie. Ne? Also ich warte dann auch, bis eben da mehr noch bekannt ist und bis sich dann auch der Release eben nähert. Das wird ja wahrscheinlich dann Ende des Jahres sein. Und dann gibt's eben das Update, auf welche Versionsnummer die auch dann immer tragen wird. Ich wäre eigentlich bei 7.5 da eher angelangt, aber es wird wohl Android 8.0 werden, denke ich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass so ein großer Versionssprung da gerechtfertigt ist dann. So ist das. Es gab noch eine andere Geschichte, und zwar Google Play Protect. Das wird allerdings jetzt für alle für alle Android-Geräte funktionieren, die den Google Play Store haben, die Play Services nutzen. Da ist eine bessere Erkennung gegen Malware drauf, ja, was ich eigentlich auch sehr positiv finde. Bisher war es ja so, die Apps werden gescannt und auf etwaige Bedrohungen, ja, und dann reagiert eben das Android-Gerät da drauf. Das wird nochmal wesentlich verstärkt. Es wird etwas enger gezogen, dieses Sicherheitskorsett, ja, und dieser Mechanismus bei Google Play, den alle bekommen, da musst du auch nichts machen, das geht ganz automatisch, weil er eben Teil von den Google Play Services ist, der wird auch Apps löschen dann, falls diese Apps auffällig sind, ja. Also auf der einen Seite begrüße ich das natürlich, gerade für den normalen Benutzer, der sich darum nicht kümmern will oder kümmern kann, weil ihm einfach das technische Verständnis dafür fehlt, der wird eine zusätzliche Sicherheit haben. Ja. Auf der anderen Seite heißt das, dass unliebsame Apps auf einmal auch tatsächlich verschwinden können, wenn Google die eben als Malware einordnet. Ja, manchmal, diese Dinger sind ja fließen diese Begriffe manchmal. Manchmal ist die Malware sogar gewünscht, ja, tatsächlich. Und manchmal, ja, sollte man die lieber nicht drauf haben. Also nur da muss ich sagen, überwiegt wohl die Sicherheit mehr oder das Verlangen nach der Sicherheit mehr. Also da würde ich jetzt nicht aktiv dagegen was unternehmen, zumal man auch nichts aktiv unternehmen kann dagegen. Aber ich finde es schon okay, wenn Google die Apps scannen kann und dann eben ja so nutzen kann. Übrigens hat man dann auch eine Anzeige in diesem My Apps and Games, wenn man dort reingeht. Dort kann man dann nämlich auch sehen, ob die gescannten Apps, ob es dort irgendwelche Probleme gab, ja, und so weiter. Also das ist integriert auch in den Play Store. Und dann sieht man auch wenigstens was von diesem Scan, der ja jetzt momentan im Verborgenen abläuft und man überhaupt gar nichts davon mitkriegt. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. So. Ja, um dem zu entkommen, könnt ihr eigentlich nur eins machen, euch von dem Google Play Store verabschieden, komplett, und eure Geräte routen. Dann ist allerdings auch immer öfter Schluss mit Apps. Um jetzt dann komplett mal zu den News zu kommen, um von uns von der Google I.O. abzuwenden. Am Schluss gibt es ja noch die Community, da sage ich auch nochmal ein bisschen was zur Google I.O. Die Apps können jetzt sich vor gerouteten Geräten komplett verstecken. Das heißt, wenn ihr jetzt mit einem gerouteten Gerät in den Play Store geht, dann seht ihr diese Apps gar nicht mehr, wenn der Entwickler das nicht will. Das heißt, ihr kriegt noch nicht mal mit, dass es eine neue App gibt unter Umständen, ja, weil der Entwickler sagt, nein, auf gerouteten Geräten soll das bitte nicht sein. Was habe ich denn eben für einen gerouteten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wie viel Entwickler davon natürlich Gebrauch machen werden, ist noch unklar, ja. So unklar. Aber immerhin, ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ihr massive negative Folgen auch habt, ja, wenn ihr jetzt mit einem guten Gerät unterwegs seid. Das heißt, irgendwann werden dann viele sogar Mainstream-Apps eben nicht mehr angezeigt werden. Also definitiv ein Kandidat ist Netflix, ja. Auch Pokémon Go könnte darunter fallen. Vielleicht Amazon nicht. Amazon bestimmt nicht. Aber vielleicht halt andere Apps, die mit DRM zu kämpfen haben oder mit der Darstellung von Videostreams, geschützten Videostreams, ja. Denn das ist immer ein Knackpunkt. Übrigens sind da manchmal die App-Entwickler gar nicht schuld daran, dass sie gar nicht auf gerouteten Geräten laufen kann, sondern die Lizenzinhaber, die Rechteinhaber, die verlangen das auch oft von den Firmen, alles zu tun, um eben es zu verhindern, dass Streams beispielsweise abgegriffen werden können vom Smartphone. Und mit einem gerouteten Gerät hat man da zum Beispiel keine Chance, das zu verwehren. Ja? Und deswegen diese Sache. Andere Gründe sind eben das Cheaten, wie beim Pokémon. Da finde ich auch, muss noch rigoroser zugelangt werden. Ja, also da muss Niantic reagieren und sofort bei den Cheatern den kompletten Google-Account für dieses Pokémon Go sperren. Ja, und natürlich auch die MAC-Adresse, also die Hardware-Adresse des Gerätes, muss gesperrt werden. Und eventuell auch die Telefonnummer des Gerätes muss gesperrt werden. Sodass jemand, der cheatet, dann im Endeffekt ein neues Smartphone braucht, eine neue Telefonnummer und einen neuen Google-Account. Das sind nämlich richtige, dreckige, nein, ich sag das nicht schon, kriege ich nur Ärger wegen Hass, ja, Postings sind es ja keine. Hasspredigung. Naja. Also, der Google Play Protect Service wird da sicherlich auch mit eine Rolle spielen, denke ich. Und die Apps für geroutete Geräte könnt ihr dann vergessen, wenn die Entwickler das wollen, seht ihr die noch nicht mal mehr im Play Store. So, Instant Apps sind nun für alle Entwickler frei. Juhu, endlich. Bisher war ja bei den Instant Apps eigentlich nicht viel los. Ja, also Instant Apps, was ist das? Ihr surft mit einem Chrome-Browser auf eurem Smartphone eine Seite an und statt der Seite seht ihr eine App, die nämlich einfach so reingeladen wurde in euer Handy. Ja, und auf Knopfdruck kann die sogar permanent geladen werden und ist dann auch verfügbar. Solche Instant-Apps, die können sogar Shortcuts ablegen auf die auf euer Smartphone. Ne? Und wenn euch das noch nicht passiert ist, dann eben deswegen, weil es bisher nur ganz wenigen Entwicklern erlaubt war, solche Instant-Apps zu machen. Und jetzt ist es eben frei für alle. Das heißt, jeder App-Entwickler kann jetzt auch eine Instant-App-Version machen, so dass ihr das direkt im Chrome-Browser nutzen könnt. Ja, gut oder nicht gut, auch hier ist natürlich die Frage. Ja, im Prinzip ist es so, dass es schon eine gute Sache ist. Ich hoffe, dass Google selbst jetzt auch in die Pötte kommt und das einlöst, was sie auch versprochen hatten, ja, bei der Vorstellung von Google Allo, nämlich Instant App für Google Allo, dann brauchen die Benutzer überhaupt gar kein Allo mehr zu installieren. Ja, in dem Moment, wo eine Allo-Nachricht kommt, klickt man auf die Nachricht oben in der Benachrichtigung und dann wird die Instant-App geladen, das geht ganz, ganz schnell, ja, um die Nachricht richtig anzuzeigen. Und zack, schon ist das Problem gelöst mit dem Messenger, der installiert werden muss. Und dann kann das von mir aus auch gern mit jedem Messenger gemacht werden. Ja. Und dann braucht man sich den nicht zu installieren, kann aber trotzdem eingehende Nachrichten von den verschiedenen Messengern sehen. Wunderbar, so soll es sein. Ja. So muss das sein, aber wie gesagt, Google hat bisher anscheinend selbst nicht dran geglaubt, an diese Instant-Apps. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Sonst werden die eigenen Google-Apps dann vielleicht auch noch in den Nachteil kommen. Denn wie gesagt, die Probleme existieren halt, ja. Mit Allo oder mit vielen anderen Programmen, wo eben Nutzer nicht installiert haben, ne? Und dann diese nicht nutzen, weil sie es einfach nicht installieren wollen oder weil es nicht zu viel Stress ist oder was weiß ich. Und hier geht es dann so, das ist dann wie eine Wegwerf-App sozusagen, man hat es nicht drauf, dauerhaft, sondern nur so lange, wie man es eben braucht, um eine bestimmte Aufgabe zu machen, dann ist weg. Und wer es dann sagen will, okay, jetzt habe ich hier dauernd diese Instant-Apps, okay, dann mache ich das halt mal, ne, und zack, da ist es auch so wie so ein Einstieg in eine neue App dann. Und das finde ich eigentlich ganz okay. So, Samsung DeX, keine Ruhe für Google. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, ihr kennt ja diese Bestrebungen von Google, nicht nur Android, sondern auch speziell Android, zum Beispiel auf den Laptop oder Ähnliches zu bringen. Ja, diese Bestrebungen gibt's immer wieder. Das sieht man auch, weil es Projekte gibt, die beispielsweise Firmen wie Lenovo unterstützen, die kleine, ja, Notebook-ähnliche Geräte rausbringen mit Android als Betriebssystem drauf. Ja. Zwar tritt dann noch Chrome in Konkurrenz, ja, aber jetzt kommt Samsung auf einmal mit dem sogenannten DeX-Dock. $150 kostet das Teil und damit kann man sein S8 oder S8 Plus zu einem vollwertigen Desktop-PC machen. Naja, vollwertiger Desktop-PC? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ein Desktop-PC. die sagen halt vollwertiger Desktop-PC. Ja. So wie wenn man einen Mac oder einen PC hätte, könnte man dann die Sachen erledigen. Okay. Und in der Tat ist es so, sobald man das Teil anschließt, ja, sieht man ein Screen, der einem tatsächlich an einen Computer, normalen Computerscreen erinnert. Man hat die Maus und Tastatur und so weiter. Und dann geht's so richtig los. Ich finde die Idee super. Warum? Weil mittlerweile diese Geräte sehr, sehr stark sind, oft stärker als die alten Laptops, die man noch hat, ja. Und somit hat man dann alles auf einem Platz. Dieser Stock ist damit eine vernünftige Erweiterung, würde ich mal sagen. Für $150 ist es auch nicht die Welt. Gut, ich meine, kommt auf an, in den USA kriegt man schon fast ein Chromebook dafür. Das muss man auch sehen. Ja, und hat dann eben ein separates Gerät. Aber dennoch denke ich, dass es in Ordnung geht. Und wie gesagt, die Leistung ist nicht zu verachten, die man hier hat dann mit so einem S8. Und da hat Samsung schon wieder Google den Rang abgelaufen, ja. Aber da ist Google selbst schuld. Die kommen da nicht in die Pötte damit, weil ich habe so das Gefühl, die wissen selbst nicht, was sie eigentlich wollen. Soll Android jetzt als Notebook-System auch eingesetzt werden oder nicht? Da kam es immer so widersprüchliche Signale. Auf der einen Seite gibt es Projekte, die das fördern, auf der anderen Seite heißt es, nein, nein, nein, das ist Chrome. Mit Android hat, also Android soll da gar nicht auf die großen Computerbildschirme, das ist, wird eben von Chrome gemacht. Und naja, letztendlich weiß man eben nicht, was man machen soll. Und dann kommt eben Samsung und sagt so, solange die noch schlafen, da ist es. Zack, boom. Ja, so ist es, ne? Schade, schade, schade. Gut, ich meine, dieser Versuch von Lenovo ist zum Beispiel auch schön. Der Lenovo gefällt mir sehr, sehr gut. Aber so ein Dock hat dann doch schon was für sich. Zumal es dann eben auch keine 499 Euro kostet oder 599 wie das Gerät von Lenovo. Das heißt, man benutzt ja kein neues Gerät. Das Lenovo ist ja ein neues Gerät. Sondern hier wird einfach das Smartphone genutzt, sozusagen die Power vom Smartphone, ja, um eben das via Dock an einen Bildschirm, Tastatur, Maus zu kriegen und eine spezielle Software im Gerät dann aufzurufen. Ja, eigentlich etwas, was überhaupt nicht so schlimm ist. Ja, und das könnte Google durchaus machen. Allein der Wille scheint zu fehlen. Und da macht es eben Samsung. Leider muss ich sagen, ist es halt so, dass Samsung immer wieder Konkurrenz macht für Google. Die geben einfach Google keine Ruhe. Egal, was Google macht, Samsung kommt mit einem Konkurrenzprodukt. Ich sage nur Google Assistant, Bixby. Ja? Es ist einfach traurig. Und Google steht da manchmal wie so eine Vogelscheu. Ich guck da gerade so ein Anime, ne, wo wenn eine so unter Druck kommt, ne, so ein Mädel, wenn die unter Druck kommt, dann stellt sie sich hin wie eine Vogelscheuche und friert ein und kann nichts mehr machen, kann nichts mehr sagen. Ne? Und so kommt man manchmal Google vor. Ne? Egal wie, ob jetzt hier Google kritisiert wird von der EU wegen irgendwelchen Sachen, die in freiheitlichen Ländern einfach funktionieren sollte, ja, traut sich Google nichts, steht dann da wie eine Vogelscheuche hier, die beim Assistant mit Google Home, da ist Amazon, Alexa, da guckt Google auch nur und stellt sich so hin, dann, ja, und denkt, ja, aber wir sind doch Google oder so, ja, irgendwie. Wir haben doch AI, wir haben doch künstliche Intelligenz. Das kann man überhaupt nicht mit Alexa vergleichen, ne? Ja, interessiert die Leute nur nicht. Ne? Und jetzt hier auch wieder bei Samsung, ja, mit diesem Dex. Also, es ist schon traurig, ne? Tja, woran liegt's? Ich weiß nicht. Also, seit Google ja, also Alphabet ist, ja, ist wirklich ein Riesenmist passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es tut der Firma nicht gut. Ja, jetzt zu was ganz anderem, HTC, die sind ja auch noch da, die wollen auch noch mitspielen, ja. im Sandkasten der Mobilfunktelefone und deswegen bringen sie das U11 raus. Sache, immer mehr so wie so ein U-Boot, ja. Jetzt kommt schon das U11, ne? Und die technischen Daten sind okay, um es mal vorweg zu sagen. 7.1.1 mit HTC Sense. Plattform Qualcomm Snapdragon 835. Also ein sehr, sehr aktueller Prozessor. Sehr gut. Dann 4G LTE, Kategorie 16, das dürfte klar sein. RAM gibt es zwei Versionen, einmal mit 4 GB und einmal mit 6 GB. Die Storage-Versionen gibt es mit 64 GB und 128 GB, ja, sowie jeweils ein Micro-SD-Karten-Slot. Ein Dual-SIM, ja, kann man, also wenn man keine SD-Karte braucht, kann man eine zweite Dual-Karte, eine zweite SIM-Karte reinlegen, ja, 5,5 Zoll Quad HD Super LCD Display mit Corning Gorilla Glass 5. Übrigens, was dieses Quad HD Super LCD 5 zu bedeuten hat, fragt mich nicht. Dann als Hauptkamera eine 12-Megapixel Kamera mit dieser Ultrapixel 3-Funktion. Entschuldigung, dass ich es sage, aber Bullshit. Ja. Die Front-Facing-Kamera ist 16-Megapixel. Und das dürfte für die Selfie-Fans sehr, sehr gut sein. Und IP67, also nicht 68, 67 Rating. Ja. Batterie ist ein bisschen schwach, finde ich. 3000 mAh, da muss halt mal geschaut werden, wie weit da dann bei diesem großen Display eben Akkuleistung eingespart werden kann. Qualcomm Quick Charge 3.0 ist jedenfalls vorhanden. Außerdem hat das Teil HTC Boom Sound Hi-Fi, HTC U-Sonic für die perfekte Audioausgabe und natürlich auch USB-C Ausgang Audio, schade, ne? Und Noise Cancelling Headphones. Das ist natürlich schön, dass Noise Cancelling Headphones gleich mit dabei sind, weil die Dinger kosten normalerweise auch noch was und wer das einmal genutzt hat in der Bahn oder irgendwo, der will das nicht mehr missen. Ja. Gut, also ihr seht, HTC hat sich da nicht lumpen lassen, was die Geräte betrifft und das finde ich auch richtig und wichtig, sonst HTC ist ja immer so ein bisschen mit, na, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen mit Schwierigkeiten immer wieder. Ja. Leider sieht das HTC auch nicht sehr spektakulär aus, also mehr wie 0815, ja, und der Button erinnert mich dann definitiv an einen Samsung-Button. Und ja, also, so ein paar Fehler haben die da gemacht, definitiv. Überhaupt hier unten noch einen Hardware-Button anzubringen, halte ich für absolut daneben. Das macht man heutzutage einfach nicht mehr. Hardware-Buttons sind tot. Wenn Hardware-Buttons, dann bitte alle Funktionen wie zurück, Home und Taskliste als richtiger Hardware-Button, aber nicht so ein Halb-Hardware-Button unten reinmachen. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Ja. Und furchtbar. So, Amazon aktualisiert die Fire Tablets. Ja gut, ich im Einzelnen will ich da jetzt gar nicht so groß Daten, jetzt einzeln Datensheet hier sagen, aber die haben die Amazon Fire 7 und Fire HD 8 Tablets aktualisiert. Ja, und ja, mit schönen bunten Stoffcovern übrigens kann man die jetzt bekommen. Das finde ich sehr, sehr schön. Fühlt sich an wie ein Buch dann. Ausgezeichnet. Und also so ein Stoffbucheinband. Ja, ganz, gar nicht schlecht. Und die Preise sind auch nochmal sehr, sehr gut positioniert. Und wie gesagt, eben die von den technischen Daten her aktualisiert. Und ich nehme einfach mal jetzt als Beispiel das Fire HD 8 daraus, ja. Das gibt's mit 32 GB ab sage und schreibe 129,99. Das ist gar nicht so schlecht, ja, muss man sagen. Und das Fire HD 8 hat eben, wie der Name schon vermuten lässt, ein 8 Zoll Display, 1280 x 1800 Bildpunkte Auflösung. Quad-Core 1,3 GHz Prozessor. Welcher Typ steht jetzt hier nicht drin? Wie gesagt, 32 GB VGA-Frontkamera und rückseitige 2-Megapixel-Kamera. Ist aber auch nicht dafür gedacht, für Bilderchen zu machen, ne? Und ja, wie gesagt, für 129, für die 32 GB-Version ist schon ziemlich heftig gut. Ja? Ganz klar. Ja. Gut, warum bin ich nicht begeistert? Naja, es ist halt ein Fire Amazon-Tablet. Da gibt es halt Einschränkungen mit Android-Apps, die ihr da nutzen könnt. Ja, so einfach ist es halt nicht. Ne? Gut, und zum Schluss der News noch das Samsung Chromebook Pro. Am 28. Mai soll es soweit sein. Da soll es den neuen Chromebook Pro geben. Ja, von Samsung. Auf den warten die Leute schon. Fieberhaft. Ja, die technischen Daten sind ja schon ein bisschen länger bekannt. 12,3 Zoll Display, 2400 x 1600 Bildpunkte Auflösung, Intel Core M3 Prozessor mit Intel HD Graphics 515, 4 GB Speicher, 32 GB Storage, dann 720p Webcam, Stereo-Lautsprecher sind integriert, USB-C natürlich, Micro-SD-Karte kann man nutzen zum Erweitern. Die ganzen Sensoren ganz klar drin, wie man es auch von Android-Geräten gewohnt sind. Und ja, also 5140 mAh Akku. Und wie gesagt, als Chromebook hat er damit schon eine sehr, sehr gute Leistung. Das heißt, man kommt bei allen möglichen Applikationen wirklich sehr, sehr gut weg. Und gut, also man kann durchaus sagen, es ist der beste Chromebook, den es momentan gibt. Ja. Normalerweise hat man so etwa 10 Stunden Akkulaufzeit, das ist auch schon sehr, sehr gut. Ja, also wirklich sehr, sehr gut. Irre. Am 28. Mai könnt ihr ihn kaufen. Billig wird das Teil nicht, Preise habe ich leider nicht vorliegen, aber ich gehe davon aus, dass er nicht gerade günstig wird. So, dann komme ich nochmal zu den Community-Sachen. Da ging es halt auch rund um die Google I.O. Ja, unter anderem wurde hier gefragt, ich muss jetzt mal gucken, es ist sehr, sehr viel gefragt worden. Genau, der Matt Spike. Hi, Spike. Er schreibt, hallo, Stimme zu. Langweilig wurde eigentlich erwähnt, was nun O bedeutet. Ja, leider wurde es noch nicht gesagt, dass es Android Oreo heißt. Ja, aber es wird schon noch kommen. Ja. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Leute, wenn es einen anderen Namen gibt, ist es einfach nur dämlich. Ja, also egal, wenn ich würde an der Stelle von der Firma, die Oreo herstellt, würde ich alles geben darum, ja, dass dieses Android Oreo heißt. Und von der Seite Googles her würde ich auch alles bezahlen, was die verlangen, dass es Android Oreo heißt. Ja. Aber naja, so ist es nun mal. Ne? Am Schluss können die sich vielleicht nicht einigen, weil sie es beide unbedingt haben wollen. Naja. Aber nach dem KitKat Joint Venture könnte damit hier, also bei Oreo, das ist eigentlich ein Muss. Muss. Ja, geht gar nicht anders. also die Google I.O., die reicht von enttäuschend bis zu entsetzend. Ja, also im Internet viel zu lesen darüber, wie gesagt. Der David schreibt, Google I.O. 17 ist eher Google US.I.O. 17. Zu viele Dienste, die wir nicht bekommen. Und zudem sind die Dienste eher alt und wiederbelebt. Echt schwach, Google. Entschuldige, ich bin enttäuscht. Das kann ich absolut nachvollziehen, David. Das ist einfach unglaublich, ja. Aufgewärmte Projekte uninteressante Dinge und dann auch noch dieses Regionenproblem, das regionale Problem. Eigentlich hätte man sich in unseren Gefilden die Google I.O. 2017 erst gar nicht angucken müssen, ja, weil das ist alles nicht für uns. Ja. Wer daran Schuld trägt, weiß ich nicht, ja. Ich habe ja immer gewarnt davor, vor dieser Technikfeindlichkeit in Deutschland. Vielleicht ist das langsam die Quittung, ja, die wir bekommen. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, vielleicht wird es noch schlimmer in den nächsten Jahrzehnten. Dann gibt es bei uns gar nichts mehr Interessantes und die anderen Länder haben die Zukunft. Ja, so ist es. Aber ich muss sagen, ich war entsetzt. Ich war wirklich entsetzt von dieser Google I.O. Und das habe ich mir auch gleich während des Livestreams schon Luft gemacht. Den könnt ihr übrigens noch abrufen. Ich habe übrigens nochmal einen Link zu einer anderen Aufzeichnung des Streams gemacht, weil nämlich da ein Copyright-Claim auf dem The Netcast-Channel bei YouTube aufgetaucht ist von einer Firma Time Inc. Ja, für gesprochene Worte, die von einem Google-Mitarbeiter gesprochen wurde. Das ist natürlich Humbug. Ich habe da gleich ein Dispute eingerichtet, aber ich empfehle euch lieber den Link von meinem privaten YouTube-Account zu machen, Rio Cook. Ja, den findet ihr dann auch in den Shownotes und lieber dort euch das dann nochmal anzusehen, wenn ihr wollt. Denn ich sehe nicht ein, dass diese Abzocker die auch mit anderen Leuten ihren Sachen Kohle abzocken, ja, dass die auch nur einen Cent kriegen. Und deswegen werde ich den Link dann auch wieder totschalten. Ja. Das heißt, ich lasse den Link offen, wegen den Kommentaren jetzt, aber ich werde den nicht mehr public machen, sondern nur noch mit Link. Und den anderen, der ist bereits wieder public, den werde ich dann noch rüber posten zum Uncast. Ja, so ist das, riesen Tohuwabohu. Aber wie gesagt, ich war entsetzt, ne? Was soll das, habe ich selbst geschrieben, eine uralte Funktion jetzt einfach in ein neues Gewand gepackt und die Mainstream-Presse kapiert's mal wieder nicht. Denn was ich da gelesen habe, der Google Assistant kommt jetzt demnächst in Deutsch. Leute, sag mal, ist Google denn total verrückt geworden? Die wissen selbst nicht mehr, was sie gemacht haben. Der Google Assistant ist schon seit Monaten in Deutsch verfügbar. Und jetzt ist er angekündigt für Deutsch. Bekloppt oder was? Und die Presse ist mal wieder typisch. Null Recherche, einfach nur babbeln, einfach nur loslegen, ja. Und das schreiben, was die irgendwie gehört haben, ohne sich mit der Materie auszukennen, ne? Steht natürlich in der Mainstream-Presse das genauso drin, dass es jetzt demnächst auch in Deutsch gibt. Das ist so viel zu dem Thema wahre Nachrichtenmeldungen. Ne? Ich meine, es muss nicht immer alles gewillt fake sein, aber manchmal wird's einfach dadurch fake, weil die Leute keine Ahnung haben von dem, was sie schreiben. Ja? Gut, niemand ist davor gefeit. Ja? Ich habe auch schon oftmals daneben gelegen bei Sachen, wo ich einfach unzureichend informiert war. Das kann ja mal passieren, gut. Aber die Mainstream-Presse, das ist schon eine Sache, wenn es dann verschiedene Redaktionen so schreiben, da sieht man doch, dass sie irgendwo abgeschrieben haben. Na klar, gibt's ja auch die PA und so weiter, AP, ja? Da schreiben sie alle ab. Ja? Naja. Dann auch noch die Übersetzung, ne, von Schildern und Texten via Kamera, auch das hat's geheißen, soll demnächst mit dem Google Assistant möglich sein, unglaublich, ja, hallo, das geht schon seit Ewigkeiten, seit über einem Jahr kann ich schon mit Google Translate in Echtzeit, ja, Schilder oder Ähnliches ersetzen. Ich muss nur die Google Translate App installieren, dort eben diese Fotofunktion auswählen, diese Kamerafunktion, und dann kann ich das Telefon einfach hinschwenken, ja, und das Teil übersetzt Straßenschilder, alles, ja, Zeitungen und so weiter in Echtzeit, so als ob man das eben so sehen würde, ja, in zum Beispiel Englisch. Ja, macht's nochmal. Stell's mal auf Japanisch zu Englisch. Ja. Müsst höchstens noch die japanischen Dinger runterladen. Und dann guckt euch das an. Schön die japanischen Schriftzeichen hinhalten. Und schon seht ihr das dann in Englisch oder in Deutsch oder was weiß ich, in was für einer Sprache ihr das sehen wollt. Ich verstehe es einfach nicht, dass die das nicht kapieren. Ja. Aber selbst in der Tech-Presse habe ich das schon gesehen, dass da steht dann jetzt Übersetzung und so weiter möglich. Also wie gesagt, guten Morgen, geht seit einem Jahr, so gibt es auch noch was Neues. Ja, zum Beispiel Google Home im Sommer. Auf Twitter steht dieses Jahr, ne, ich habe es vorhin schon gesagt, auf der Keynote hieß es im Sommer. Aha. Und auch das ist unglaublich, dass das niemand mehr sagt, dass das anscheinend ausradiert ist. Google hat bei der letzten I.O. gesagt, dass Europa, also Deutschland, wurde explizit genannt, in 2 Monaten nach Veröffentlichung in den USA kommen wird. 2 Monate. Ja. Jetzt haben wir, was, wie lange ist es ja? Fast ein Jahr, ich weiß nicht genau, ungefähr, ja. Was soll denn der Mist? Ich bin entsetzt, ja, und niemand scheint es mir zu verstehen oder niemand scheint es mir zu wissen. Sowas regt mich echt auf. Google hat uns angelogen. Google hat sein Wort nicht gehalten und jetzt macht's Google wieder und die Presse macht gerade so, als ob Google niemals gesagt hätte, dass vor einem Jahr, dass sie das bringen werden, in 2 Monaten. Ja, ich bin wirklich sehr überrascht. So, und jetzt sagen sie im Sommer und dann steht auf Twitter dieses Jahr, da bin ich mal gespannt. Also ich weiß nicht, ich glaube Google gar nichts mehr, ja? was das betrifft. Und ich kann es nicht verstehen. Wenn es rechtliche Probleme wirklich sein soll, dann muss ich Google mal auf die Hinterfüße stellen und das einfach mal riskieren. Fertig. Facebook macht's auch und deswegen kriegt Facebook die User, auch wenn es der größte Dreck ist, Entschuldigung, dass ich es jetzt mal so ganz deutlich sage, ja, aber dort steppt der Bär und bei Google, die haben gute Dienste und es funktioniert nichts, weil sie es einfach nicht schaffen wollen, nicht rüberbringen oder Angst haben. Ja, Angst haben, wieder, Google hat die Hosen voll. Ja, wobei, die bräuchten das gerade erstmal gar nicht zu machen. Ja, die bräuchten nur mal mit der Faust auf den Tisch zu kloppen und zu sagen, so jetzt reicht's entweder, ja, ihr haltet freiheitliche Grundwerte ein oder wir schalten unsere Dienste ab, so wie sie es damals gemacht haben mit China. Ende der Fahnenstange. Was denkst du, wie schnell da Merkel angekrochen kommt und Gnade winselt? Ja. So, deswegen die schlimmste und uninteressanteste I.O. aller Zeiten. Ah ja, und für das Mädel aus dem YouTube-Team, weniger Drogen bei Präsentationen, dafür echte Diversität, wäre für YouTube wirklich gut. Ja, so sieht's aus. Weil, da will ich jetzt nicht groß drauf rumreiten, aber wenn man von Diversität spricht, ja, da müssen auch Meinungen von verschiedenen Lagern zugelassen werden auf YouTube und nicht von dem einen Lager sofort alles gelöscht und gecancelt werden und alles Mögliche und beim anderen dürfen die alles tun und machen, was sie wollen. So geht das nun halt mal nicht. Ja, es hat nichts mit Diversifikation zu tun. Es hat einfach nur noch damit zu tun, dass Google sich positioniert hat in einer politischen Richtung offenbar. Ja. Und die gnadenlos hier ist auch dagegen vorgehen. Es ist zwar schön, wenn die Mitarbeiter alles so schön offen für die Welt sind. Das müssen sie auch sein bei Google. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber sobald man anfängt, das anderen Leuten zu diktieren und dann das noch so hinzustellen, als ob genau das nicht getan wird, das ist schon ziemlich schäbig. Ja? Also was an Google gelöscht wurde und wo Google sich auch dem Druck gebeugt hat, der Politik aus verschiedenen Ländern, Es ist mega traurig, ja. Und da kann man von Diversität kann man da gar nicht mehr sprechen. Und da und hier da nützt auch nichts, wenn man total aufgedreht, aufgekratzt ist. Wahnsinn. Für mich hat das eher so mit Drogen zusammen gewirkt, ja. Weiß ich nicht. Ich will nichts behaupten, aber so hat es jedenfalls gewirkt, ja. Präsentationstussi, ja, die hier total abdreht und irgendwie gar nicht versteht, was gerade auf der Welt losgeht, was gerade abgeht, ja, und dass Google mittendrin ist und Teil des Problems ist, ja, der Zensur von bestimmten Meinungen. Da ist YouTube voll mit dabei. Gut, der Alexander hat eine andere Meinung vertreten, definitiv, denn er hat gesagt, Moment, jetzt gucke ich mal, er hat sehr viele Kommentare hinterlassen, jetzt muss ich mal den richtigen raussuchen. Er hat hier geschrieben, die I.O. 2017, zumindest die Keynote, folgte ganz dem Motto AI first, und zu diesem Thema wurden viele interessante Dinge genannt, finde ich. Zum Beispiel die Bildoptimierung mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder KI zum Übersetzen. Komme ich jetzt gleich dazu. Mir gefällt, wie viel Google inzwischen mit neuronalen Netzen macht, und mir gefällt, dass sie so viel davon Open Source bereitstellen. Generell fasziniert mich, weil die Firma so viele Projekte verfolgt, die nicht in erster Linie so aussehen, als wäre Gewinn das primäre Ziel dabei, sondern die Verbesserung der Welt. Beispielsweise über Bemühungen, Krebs mit neuronalen Netzen zu erkennen, oder die über 2000 Open-Source-Projekte. Naja, also ich muss sagen, also diese KI zum Übersetzen, wie gesagt, das mit dem Übersetzen geht schon seit einem Jahr. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt interessant sein soll. Google Goggles gibt's auch schon Ewigkeiten, ja. Also das sind alles nur Sachen, die jetzt vielleicht in einer etwas verbesserten Version in den Assistant integriert werden. Also das hat nichts damit zu tun mit irgendwelcher KI oder sonst irgendwas. Das kann mir Google so nicht erzählen. Da müssen sie erstmal Beweise liefern. Ja. Mag zwar sein, dass intern bei Google AI eine große Sache ist, um zum Beispiel die Sprachübersetzung zu verbessern oder die Bilderkennung oder ähnliches, ja. Aber ja, geh mal hin und mach mal in deinem Fotoalbum eine Suche nach Hund, ja. Und dann kriegst du Katzen angezeigt und Pferde. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Das, da ist noch viel zu tun. Ich bin froh, dass Google dran ist, aber die Google I.O. ja, sollte sich doch dann aber bitte nicht nur auf das beschränken, so sich selbst auf die Schulter klopfen. Ach, guck mal, wir machen so viel dort mit AI und ach, Wahnsinn, ne? Ist das doch toll. Das interessiert mich im vollsten Kehricht. Das muss funktionieren. Warum mir, wenn ich eingebe, Hund, eine Katze angezeigt wird? Das interessiert mich überhaupt nicht, ja? Das darf aber nicht passieren. Ja? So sieht's aus. Und Google I.O. ist eine Präsentation. Ja? Übrigens, auch eine Präsentation, nicht nur für Entwickler, da muss ich dir auch widersprechen, weil du das später hinaus nochmal gesagt hast, sondern Google I.O. ist sowohl an Entwickler als auch an den Endkunden gerichtet. Das sieht man ja immer, wenn neue Produkte angekündigt werden, wie zum Beispiel letztes Jahr Google Home oder eben das Google Pixel Gerät und so weiter und so weiter. Und das sieht man auch daran, weil es eine eigene Developer Keynote gibt, also eine separate Keynote für Entwickler. Ja, was ist denn das dann für eine Keynote? Eben nicht nur für die Entwickler. So sieht's aus. Und ich habe noch einiges dann an Kommentaren darüber geschrieben. Im Prinzip ist alles ein alter Hut, was sie gezeigt haben, oder fast alles. Und wie gesagt, ist definitiv die Keynote zumindest auch für einen Endverbraucher gedacht. Und wenn es nicht für einen Endverbraucher gedacht wäre, dann wäre das auch ein großer Fauxpas, weil man das eben erwartet. Das erwarten die Menschen, das erwartet die Presse, und es ist ja auch in der Regel so auf der Worldwide Developer Conference bei Apple, ja, das ist auch eine Developer Conference, also nur für Entwickler eigentlich, und dort stellt Apple seine neuesten Produkte für die Allgemeinheit vor und basta. Ja. Und Google hat ja auch gar keine andere Plattform, ja, für irgendetwas zu präsentieren. Und die Welt guckt da drauf. Und was die diesmal abgeliefert haben, Ja. Für mich Katastrophe. Echt. Gut, eins noch, ja, die normale Gesichtserkennung fehlt ja bis heute, ne? Bei dem Ganzen. Moment, wo ist es dann? Ja, genau, hier auch von dir, Alexander. Was die anderen Themen betrifft, war schon das habe ich ja schon vorgelesen, ja. Hier nochmal der Satz, damit das funktioniert, muss Google ja Gesichter in den Bildern kennen. Das ist in Deutschland Google Fotos ja eh nicht möglich, soweit ich weiß. Ganz genau, so ist es. Und da haben wir auch wieder ein Problem. Ja, das Ganze war für unsere Region vollkommen uninteressant. Wir können hoffen, wenn irgendwann bis Ende Sommer das Google Home rauskommt, ja, und mal sehen, was das Teil dann bei uns überhaupt kann. Ja, auch da bin ich noch drauf gespannt. Jedenfalls zu sagen, beim Google Home, zeig mir mal Bilder von Erna, wird wohl so nicht gehen, weil geht ja nicht, ne? Die Filterung durch Namen. Und dann kann man höchstens auch sagen, zeig mir mal meine Bilder von Hunden. Und dann kriegt man die Katzen angezeigt. Ich bin wieder übermäßig kritisch, ich weiß. Aber es tut mir leid, manchmal muss es einfach gesagt werden. Als Google-Fan, ja, als Android-Fan bin ich einfach auch der Meinung, muss man das auch mal sagen können. Und ich bin diese Woche mega enttäuscht worden. Ja. Ich glaube nicht, dass das gut ist für Google, was sie da abgeliefert haben. So. Jetzt komme ich zum Schluss zur App der Woche. Ich glaube, wir haben schon ziemlich lang. Mein Hals ist wieder so trocken. Ja, natürlich. Okay, also diesmal die App da war was ganz anderes. Ist es ja oft, ne? Aber diesmal habe ich Fat Secret. Fat Secret. Ja, zusammengeschrieben. Genauer gesagt, der Calorie Counter bei Fat Secret. Ja, der Name ist echt blöde gewählt. Ne? Aber was ist das? Ja, Leute, die abnehmen wollen, haben ein kleines Problem. Die Übersicht zu bewahren über das, was man gegessen hat und was man noch essen darf. Da sitzt man dann da mit Tabellen und rechnet rum, wie viel Kalorien das hat und wie viel Kalorien das hat und so viel Kalorien darf ich heute noch. Ne? Das ist natürlich schlecht. Zumal sich ja auch noch das Ganze dann verändert, wenn man tatsächlich am Abnehmen ist und man ein anderes Gewicht hat, dann hat man auch einen anderen Kalorienbedarf, ja, weil man weniger Gewicht mit sich rumschleppen muss. Und das ist gar nicht so schlecht, gar nicht so schlimm. Wenn ihr mal hört, wenn einer sagt, 15 Kilo zugenommen, dann denkt ihr, ja gut, 15 Kilo ist ja nicht ganz so schlimm. Was das für einen Körper bedeutet, könnt ihr ganz einfach mal machen. Nehmt euch mal einen Rucksack und macht dort 15 Kilo Gewicht rein. Und den zieht ihr an. Und den tragt ihr immer mit euch rum. Egal, was ihr macht. Beim Rennen, beim Treppensteigen, ja. Egal wann, immer. Und dann wisst ihr, wie anstrengend das ist für euch. Und für euren Körper. Deswegen abnehmen ist Trumpf. Ja, ganz klar. Wenn man nicht gerade so viel Kalorien verbrennt wie ich, wenn man sich eine Google I.O. anguckt und die Krise kriegt, ja, und am Computer durchdreht, da muss man andere Sachen machen, um natürlich Kalorien zu verbrennen. Das ist aber nicht die Aufgabe hier von diesem Programm. Dieses Programm hat sich lediglich auf das Essen konzentriert und das finde ich ganz gut. Wie das zusammenhängt, sage ich allerdings gleich noch. Mit der Kamera könnt ihr zum Beispiel Produkte abscannen oder dessen Barcode und dann ist eine gute Chance, dass dieses Produkt schon in der Datenbank eingetragen ist. Dann könnt ihr also nur noch anklicken, ja, und die Menge eingeben, wie viel ihr gegeben hat. Ja, manchmal ist zwar eine Waage unverzichtbar, aber im größten Teil sind das Portionen, die kann man entweder abschätzen oder eben vorgefertigte Portionsgrößen, die da anwählbar sind, kann es aber auch frei eingeben, wie viel man zu sich genommen hat. Und dann wird das Ganze auf Also notiert, zusammengerechnet und es wird auch natürlich ausgerechnet, wie viel Kalorien man überhaupt noch zu sich nehmen darf. Ja. So, Moment, ich guck grad mal, was ich mir da notiert habe. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Frühstück habt, ja, mit ja, Haferflocken, ja, und so weiter, dann müsst ihr das halt aufschlüsseln, ja, und dann könnt ihr genau sehen, was ihr an Kalorien zu euch genommen habt, halt von der Balkengrafik oder von so einem Viereck, das sich langsam füllt, ja, und dann kriegt ihr auch angezeigt, hier ein Beispiel ist es zum Beispiel noch 1539 Kalorien. Ja, jetzt kann man mit diesem Wert eben nicht viel anfangen, wenn man nicht weiß, was wie viel Kalorien hat. Und genau da ist diese App natürlich sehr, sehr wertvoll. Man kann auch alles genau kontrollieren. Das Gewicht muss man eben dann auch eingeben. Ganz klar, man muss sich hin und wieder wiegen und das Gewicht dann eingeben, damit eben diese Informationen auch aktuell sind. Man kann auch sehen, wie viel zum Beispiel wie viel Kohlenhydrate man zu sich nimmt. Das ist übrigens auch interessant für Diabetiker. Ja? Also kann das durchaus auch für Diabetiker eingesetzt werden. Gar nicht so fürs Abnehmen unbedingt nur. Das kann man übrigens auch am Anfang auswählen, was man denn jetzt machen will. Will man eher abnehmen? Will man das Gewicht halten? Oder will man das einfach nur so kontrollieren? Ja? Entsprechend wählt das nämlich aus. Klar, denn wenn ihr abnehmen wollt, müsst ihr ja weniger Kalorien zu euch nehmen, als wenn ihr nur das Gewicht halten wollt. Also ihr seht, das Programm hat wirklich sehr, sehr viele Komponenten, die berücksichtigt werden. Und das ist eben auch wichtig, damit es funktioniert. Dieses Programm wird auch von Ärzten empfohlen übrigens. Und zwar nicht nur in den USA, auch bei uns. Da bin ich übrigens auch aufmerksam geworden drauf. Ja, in einer Arztpraxis hat das ausgehangen. Und deswegen bin ich erst mal drauf gekommen und habe mir dann das mal angeguckt. Und ich muss schon sagen, also an den Massen an Informationen, die da drin sind, das ist schon erstaunlich, wie viel Lebensmittel drin sind, auch außergewöhnliche Lebensmittel. Ich habe da ein paar probiert, wo ich gedacht habe, die sind niemals drin, ja. So vegane Sojawürstchen von irgendwoher, ne? Und dann waren die da drin, ja, das ist ja Wahnsinn. Nicht schlecht, muss ich sagen, nicht schlecht. Wenn mal was nicht drin ist, kann man das auch eintragen und damit auch gleichzeitig für die Community was Gutes tun, denn man muss sich nur einmal für alle dann die Mühe machen, zum Beispiel die Nährwerte einzugeben. Die stehen heutzutage hinten auf der Packung normalerweise immer drauf, was sehr positiv ist. Also könnt ihr das einfach eintragen. Das hilft nicht nur euch, weil ihr, wenn ihr das nächste Mal dann das Produkt braucht, ist es ja eben eingetragen. Dann braucht ihr nur noch die Menge einzugeben und fertig. Da rechnet es dann automatisch aus. Und dann könnt ihr das eben auch hochladen, hochschicken und dann haben alle was davon und dann können die anderen Leute das ausruhen. Deswegen kommt es auch offenbar zustande, dass so ganz verrückte Sachen eben tatsächlich da drin sind in der App. Ja, irre. So, und damit habt ihr also einen sogenannten Gewichtstracker, ja, einen Diätkalender, ja, und ihr könnt da zwar noch eure Aktivitäten eintragen, ja, aber das ist nicht unbedingt notwendig, denn das Teil hat eine Schnittstelle für Google Fit. Das heißt, hier könnt ihr tatsächlich für Google Fit die Daten eingeben, was das Essen betrifft, und das sieht man auch bei Google Fit dann, ja, was ihr zum Beispiel zugenommen habt, ja, an dem Tag. Ja. Und ich habe das mal so testweise eben spaßeshalber gemacht. Ja. Und da steht hier dann zum Beispiel, bis mittags war das 861 Kalorien komplett, ja, 32 Gramm Fett, 111 Gramm Kohlenhydrate, 28 Gramm Proteine. Ja. Und das Gewicht ist dann natürlich dann auch übernommen von dieser App. Und zusätzlich kann Google Fit dir auch den Tracker von meinem Xiaomi MiFit, nein, Mi Band 2 übernehmen. Und so hat man dann eben bei Google Fit alles zusammen, ja. So dass ihr das eben bei dem Programm nicht eintragen müsst. Wenn ihr aber mit Google Fit nichts zu tun haben wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Es ist vorgesehen hier da drin. Die Stärken sind auf jeden Fall definitiv der Barcode-Scanner, der eingebaut ist. Ja. Aber ihr könnt einfach auch so suchen nach den Lebensmitteln, wenn ihr das wollt. Ja. Und vielleicht noch ein Hinweis, das Teil standardmäßig shared das Teil, ja, eure Erfolge, eure Daten, euer Gewicht, haut das Ding raus, tatsächlich, in die Community. Das wäre natürlich für den einen oder anderen nicht ganz so optimal, ja, das könnt ihr aber abschalten. Moment, wo ist es denn, zwar in den Einstellungen, ja, Settings. Und dort könnt ihr bei Community, könnt ihr auswählen, mit jedem teilen, nur mit den Freunden oder privat lassen. Ja, klar. Und dann könnt ihr auch die Kommentare ausschalten. Ich wüsste eigentlich nichts Schlimmeres, als Kommentare bei so einem Eintrag zu haben. Für euch selbst könnt ihr dann private Journaleinträge machen, ja, wo ihr dann zum Beispiel einfache Eintragungen machen können, zum Beispiel, was das ist, ihr habt 500 Gramm verloren oder 200 Gramm und dann könnt ihr Eintrag machen, ja, Greatness from small beginnings und ja, dann seid ihr motiviert und ihr könnt es dann auch später nachlesen, nachvollziehen, ja, der Werdegang zum super schlanken Adonis, ja, oder zum was weiß ich, Androids Next Topmodel oder was weiß ich, ne? Genau. Also, die App Calorie Counter bei Fat Secret, ich habe einfach nach Fat Secret gesucht und habe das dann gleich gefunden, hat wirklich einiges zu bieten. Alles schön übersichtlich, von den wichtigen Informationen und viele Details, die man aufrufen kann. Reports, das heißt also, man kriegt angezeigt, genau wie der Verlauf ist, was man gegessen hat und so weiter, ja, und natürlich auch der Gewichtsverlauf, ja, ein bisschen müsst ihr natürlich da schon mitarbeiten, klar, das Teil weiß nicht, wie viel ihr wiegt, deswegen müsst ihr zum Beispiel das Gewicht auch manuell von Zeit zu Zeit eingeben, alle paar Tage mindestens, ja, und dann kann das schön nachvollzogen werden. Wichtig allerdings ist, dass ihr immer eine Anzeige habt, wie viel dürft ihr eigentlich noch essen, ja, heute an dem Tag, ohne dass ihr hier Gefahr habt, zuzulegen, beziehungsweise dann eben nicht abzunehmen weiter. Natürlich ist es auch eine Kontrolle, ihr müsst nicht unbedingt diesen Balken voll machen. Wenn ihr weniger habt, ist ja gut, wenn ihr abnehmen wollt. Ja. Nur, dass ihr halt da nicht drüber kommt. Wenn der Balken voll ist, dann war's das mit Essen. Gleichzeitig könnt ihr auch das dann eben entscheiden, weil ihr es ja permanent sieht. Dann wisst ihr zum Beispiel, ihr könnt auch im Vorfeld gucken, wenn ihr zum Beispiel zwei Flaschen Bier trinkt, ja, dann ist nichts mehr mit dem Mittagessen, weil dann seid ihr drüber. Ja, die haben nämlich manche Sorten eben so viel Kalorien, ja, so, und dann müsst ihr zurückstecken. Entweder aufs Bier verzichten oder aufs Essen verzichten. Ne? Könnt ihr euch dann überlegen. aber genau dafür, für diese Kontrolle, ist diese App ja da. Und das ist sehr, sehr gut. Und deswegen App der Woche Fat Secret von Fat Secret. So heißt nämlich auch die Firma. Ich weiß gar nicht, wo die ansässig ist. Ist ja aber auch egal. Die ganzen Sachen kann man übrigens auch im Web bedienen. Also es gibt nicht nur diese App, sondern man kann auch da aus dem Internet drauf zugreifen, wenn ihr das lieber am Computer machen wollt. Jo, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit bei YouTube The Netcasts oben eingeben und dann findet ihr hoffentlich den Netcast-Channel und dort findet ihr den Beitrag als Video und auch das Diskussionsforum ist dort. Und ja, gibt es sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Ne? Dann danke ich, dass ihr... Ah doch, natürlich, ach, die Internetadresse. Die einige Links, das ist ganz wichtig eigentlich diesmal, ja. Die Links und Informationen zu der heutigen Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bitte einmal mehr zu denken, thenetcast.com. Mit S hinten, sonst landet ihr woanders da, weil da sind diesmal viele interessante Links mit dabei. So, jetzt aber wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.